WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Zunächst sind wir unter uns hier im Radio und ungefähr 7 Minuten nach 1 Uhr, wenn ich mich recht erinnere, waren es 7 Minuten, kommt das Fernsehen hinzu. Freie Themennacht, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. 12 Minuten waren es. Nach 12 Minuten kommt das Fernsehen dazu. So, erster Anrufer, Michael, 37. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen. Hallo. Um was geht's? Hi. Ich habe mich, hab mein Zuhause verlassen. Verlassen. Und meine Frau. Und damit auch meinen Sohn. Du bist 37 Jahre alt. Wie lange warst du mit deiner Frau zusammen? Jetzt seit 8 Jahren. Und der Junge ist wie alt? Der wird 5. Ja. Warum ist es jetzt so gekommen? Das ist wahrscheinlich einfach über die Jahre hin hat sich das immer extremer entwickelt. Das Verhältnis zu meiner Frau, dass wir uns da zu sehr entfernt haben. Ja. Ja, und speziell, dass wir seit der Zeugung des gemeinsamen Kindes auch keinen Sex mehr hatten. So lange nicht mehr? Ja. Gar nicht mehr? Es gab einmal noch Oralverkehr. 5 Jahre, in 5 Jahren einmal Oralverkehr? Ja. Warum war das so? Ja, weil sie sagte, dass sie da nichts für empfindet. Also, dass sie da keine Lust verspürt zu und dass sie da auch nichts gegen machen kann. Also, dass das also von ihr aus auch jetzt keine Abneigung oder so ist, sondern dass sie einfach das Empfinden dazu nicht hat. Und vorher, bevor und das Verlangen kind, nicht dann. Ja, und vorher, bevor das Kind geboren wurde, war das wie? Die Sexualität zwischen euch beiden? Ganz am Anfang war es mäßig. Mäßig? Mäßig. Schlechter Anfang und, schon? Ja. Ja, und dann wurde es halt immer weniger. Und das waren unterschiedliche Umstände, wo ich gesagt habe, okay, das entwickelt sich auch. Und in den Beziehungen vorher war das eigentlich nie ein Thema in den Beziehungen vorher und die ich hatte. Und da sagte ich, naja gut, jetzt erlebst du mal das andere, dass es deutlich weniger ist, aber dafür sind die Gefühle halt sehr stark und das Empfinden, dass man mit der Frau auch sein Leben verbringen möchte. Ja, dennoch, 5 Jahre so etwas auszuhalten, ist ja schon hardcore, finde ich. Ist dir das leicht gefallen? Nein, überhaupt nicht. Gab es deshalb Streit? Da gab es diverse Streitigkeiten drüber, diverse Diskussionen drüber. Ja. Aber ich habe immer gesagt, dass wenn ich mich einmal für eine Frau entschieden habe, dann möchte ich das irgendwie auch schaffen. Und es gibt wichtigere Dinge. Die gerade, wenn ein Kind da ist. Ja, verstehe. Aber dennoch ist es jetzt eben anders gekommen. Beschreib mal, wie es jetzt zu der Trennung gekommen ist. Ja, es ist im Prinzip durch eine Kleinigkeit entstanden. Dadurch, dass sie relativ spät nach Hause kam, dann noch Hausarbeiten zu tun hatte, wo ich aber schon fast eingeschlafen war. Ja. Und ich ihr gesagt habe, Mensch, wenn du weißt, dass du noch was zu erledigen hast, dann hättest du einfach auch mal früher nach Hause kommen können. Dann wäre es jetzt nicht so spät. So, und daraufhin bin ich dann auch liegen geblieben und habe ihr nicht geholfen, dass sie dann schneller fertig ist. Und daran eskalierte das? Daran eskalierte das an einer Kleinigkeit, was und? Auch so stark eskalierte, dass dass ich auch das Gefühl hatte, ich bin im falschen Film. Ja, wie eskalierte es denn? Welche Worte fielen und wie endete dann diese Eskalation? Es fing damit an, dass sie halt, weil sie sauer war, dann anfing, die Türen lauter zu schließen, um nicht zu sagen, knallen zu lassen. Mhm. Ich ihr gesagt habe, sie soll leise sein, weil unser Sohn schläft. Und der muss sich deswegen wach werden. Und dann gab sich daraufhin irgendwie das eine Wort dem anderen. Und dann kam zum wiederholten Mal von ihr, dass ich mir ab morgen dann eine Wohnung suchen soll. Mhm. Und das hat es jetzt schon 2-3 Mal gegeben. Mhm. Woraufhin ich ihr dann auch am nächsten Tag Nachrichten geschrieben habe, dass ich einfach das Gespräch haben möchte, dass ich wissen möchte, wieso das so eskaliert. Und Wo bist du denn jetzt? Du bist nicht... Nee, ich bin irgendwo auf einem Parkplatz. Ach so. Im Auto. Und wo wirst du schlafen nachher? Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich im Auto. Weil ich im Moment nicht weiß, wohin mit mir. Sie will dich nicht zu Hause haben. Ja, sie wollte nicht, dass ich gehe. Wie lange geht das denn jetzt eigentlich schon, dass du im Auto die Nächte... Nein, das gar nicht. Das ist jetzt heute das erste Mal. Ah, ja. Aber die Diskussion darüber, dass man sich getrennte Wohnung sucht, die kam immer mal wieder auf. Michael, ich glaube ja, wenn so etwas durch so eine Kleinigkeit eskaliert, wie du sie gerade beschrieben hast, steht dahinter ein Riesenwust an Problemen, an Aggressionen, an Entfernung vielleicht. Dass es nur noch dieses kleinen Funkens bedurft hat, dass es eskaliert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da bei euch so vieles im Argen lag die ganze Zeit. Auch bei dir natürlich, dass du auch eine Aggression hast, wenn du seit 5 Jahren mit deiner Freundin nicht mehr schlafen kannst. Das ist ja kein Zustand. Da kann man sich 1000-mal sagen, ja, wir machen das wegen des Kindes und das ist eine Sache fürs Leben und so, aber irgendwo ist ja Frustration da. Und andererseits weiß man nicht, was bei ihr wieder alles ist. Warum sie frustriert ist und was, welche Empfindungen sie hat. Bitte? Das Problem ist einfach, dass wir sonst so im Gemeinsamen den Sex jetzt mal außen vor gelassen, dass wir sonst sehr gut bisher zusammenleben konnten. Das war auch für mich immer der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, ne, wir kommen doch super miteinander aus. Es gab keine riesen Streitereien. Aber vielleicht doch. Wir haben die gleichen Ziele in der Erziehung und aber vielleicht ist es deine Sichtweise, vielleicht ist sie in anderer Form unzufrieden, sonst wäre es nicht so eskaliert. Aber ich habe immer das Gefühl, dass sie so vor den Grundproblemen wegläuft. Und auch dann solche Sachen nicht anpackt, wie das mit dem Sex, wo ich versuche mit dir zu sprechen und wo ich mir sagen würde, wenn ich das wäre und meine Partnerin würde mit mir darüber sprechen und sagen, das geht so nicht, dann würde ich Wege suchen, okay, du, aber sie mir nicht zu helfen. Ja gut, aber sie macht es nicht, aus welchem Grund auch immer. Klingt jetzt hart, aber vielleicht hat sich diese Beziehung einfach ausgelebt. Und die ist nur noch beieinander wegen des Kindes. Wenn das Kind nie wäre, wie würdest du dich denn da verhalten? Ich hätte mich schon mehrfach getrennt. Siehst du? Bist du ihr eigentlich treu gewesen die ganze Zeit? Oder hast du? Ja. Ja, das ist ja auch schon erstaunlich und bemerkenswert. Man könnte ja fast verstehen, wenn du ausgeschert wärst. Mal, du bist ein Typ von 37, da hat man ja Bedürfnisse. Doch, ziemlich, ja. Ja, ja. Ist denn die Frau eine Frau, mit der du, wenn du sagst, du bist ja, du, ich merke, dass du trotz aller Komplikationen willst, ist die, wäre die willens, sich mit dir und deinem Eheberater an den Tisch zu setzen? Kann ich dir im Moment überhaupt nicht beantworten, die Frage. Ist die einzige Chance, die ich sehe, diesen Weg noch zu versuchen? Und wenn dabei herauskommt, dass ihr nicht mehr zueinander gehört, aber dann käme das zumindest raus. Ihr dreht euch im Kreis, ihr seid verkapselt in der Ritualität eurer Beziehung und des Streites. Ja. Ich glaube, das kommt dafür, ihr schafft das nicht. Ihr müsst von draußen Hilfe holen. Leg es ihr doch hin. Biet es ihr doch mal an. Und wenn sie zunächst sagt, nein, ich will das nicht, dann sagst du, okay, dann gehe ich erstmal alleine dahin. Das kann man ja auch. Ja, das ist richtig. Dann hättest du eine Perspektive und kannst dich dann intensiver auch mit einem Fachmenschen auseinandersetzen darüber. Ja, weißt du, ich will einfach nur nicht das Handtuch werfen. Ich finde diese schnelllebige Zeit, finde ich so scheiße. Weißt du, aber du wirst heutzutage nicht die Leute heiraten und trennen sich in 0,nix und die ganzen Werte gehen verloren. Bin ich komplett auf deiner Seite, Michael. Aber man muss irgendwie, ich bin komplett auf deiner Seite. Ich hasse das auch, diese Kurzlebigkeit und hier und da. Aber man muss irgendwann aber auch so klar und ehrlich sein, vielleicht zu erkennen, wenn es wirklich nicht mehr geht, dass es dann aber auch nicht mehr geht und dass man es auch nicht biegen kann, wo nichts mehr zu biegen ist. Aber du wirst nicht das Handtuch, wenn du ihr das jetzt vorschlägst, genau, ja. Das ist was Konstruktives. Das ist, finde ich, einen guten Schritt, den du gehen solltest. Ja. Weißt du was, meine Psychologin ruft dich jetzt gleich nochmal an und gibt dir mal die eine oder andere Eheberatung in eurer Umgebung. Dann hast du das schon mal in der Hand und kannst das morgen gleich angehen. Ja, super. Machen wir es so? Machen wir so. Gut, Michael. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Sabine ruft dich jetzt gleich an. Alles klar, vielen Dank. Von Herzen alles Gute, Michael. Vielen Dank. Tschüss. Super Sendung noch. Dankeschön. Tschüss. Danke. So, meine Lieben, wir machen ein paar Sekunden Musik und dann kommt das Fernsehen dazu. So, meine Lieben, jetzt begrüße ich euch, die Fernsehzuschauer, auch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 12 Minuten zu spät, wir bitten es zu entschuldigen. Ich wusste es gestern nicht, aber ich glaube, ihr habt auch einen spannenden Science-Fiction-Film gerade im Fernsehen vorher gesehen. Ich hoffe, das war spannend, weil ich kannte ihn nicht, keine Ahnung. So, freie Themennacht, 0800 220 5050. Ich möchte gerne mit euch über alles Mögliche reden, das euch interessiert. Und ich möchte gerne mit euch reden über diesen großartigen Menschen in der Türkei, der den stillen Protest heute kreiert hat. Dieser Mann steht vor einem Atatürk-Plakat und schweigt. Er steht da und schweigt. Und die Machthaber können ihm nichts anhaben. Und dieser Mann wird ein Vorbild und Tausende stehen im Moment schon in der Türkei, in Istanbul und schweigen. Das finde ich großartig. Vielleicht ist jemand von euch dabei oder schaut uns oder hört uns jetzt zu, der zumindest in den letzten Tagen in der Türkei, in Istanbul war und kann uns ein bisschen erzählen von dem, was dort abgeht. So, ihr könnt auch mailen, domian@wdr.de. Und die Welt ist voller politischer Ereignisse im Moment. Morgen ist er ist jetzt schon da, der amerikanische Präsident. Vor ein paar Jahren, als er hier war, ist er groß bejubelt worden in Berlin. Tausende von Menschen waren auf der Straße des 17. Juni. So viele zieht kein deutscher Politiker. Und alle haben geschrien, yes, we can. Ich glaube, morgen wird es anders. Was denkt ihr denn zurzeit über den amerikanischen Präsidenten? Wie schätzt ihr es ein, was da morgen passieren wird? Und was ist eure Meinung? Also wir können über viele Sachen reden, aber natürlich auch sehr gerne über eure persönlichen Anliegen. 0800 nochmal 220 50 50 oder domian@wdr.de. Marika, 63, guten Morgen. Guten Morgen. Marika, schön, dass du da bist. Um was geht's? Mein Mann hat mir am 2., beziehungsweise er hat es über einen Kumpel mir offenbaren lassen, dass er eine andere Frau hat. Am 2. Juni? Am 2. Juni, also jetzt vor ein paar Tagen, kann man sagen. Er hat ja über einen Kumpel offenbaren lassen, dass er eine andere Frau hat. Ja. Er hat dir das nicht selbst gesagt? Nein, er hat mir es nicht selbst gesagt. Er war zwar mit in der Wohnung, aber er hat sich in einem anderen Zimmer aufgehalten. Und dann hat der Kumpel zu mir gesagt, also wenn der Mario dir das jetzt nicht sagt, dann sag ich dir das eben. Er hat eine andere. Was ist denn das für ein Feigling, dein Mann? Ja. Hatte er gar seinen Kumpel beauftragt, das dir zu sagen? Er sagt nein, der Kumpel sagt ja. Ja. Also er sagt, es sei ihm rausgerutscht und der andere sagt ja, er sei beauftragt worden. Ein paar Grundfakten. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt 10 Jahre verheiratet, 12 Jahre zusammen. Ja. Und wie lange? Ich muss aber sagen, wir haben einen Altersunterschied. Aber der hat nie eine Rolle gespielt. Wie alt ist er denn? Er ist 42, ich bin 63, also 21 Jahre Altersunterschied. Okay. Wie lange hat er jetzt schon seine Affäre? Anscheinend erst, also am 2. hat er mir es gesagt und 14 Tage vorher. Ach, haben die sich erst kennengelernt. Wer's glaubt? Ja, ja, ja, ja. Wer's glaubt? Ja. So, jetzt sagt der Kumpel von ihm dir das in deiner Wohnung, dein Mann sitzt im Nebenzimmer. Ja. Bist du ausgetickt? Nein, erstmal nicht. Ich bin rüber und sag, stimmt das, was der Michael sagt? Mhm. Ja, das stimmt. Er hat da eine getroffen, die haben sich in die Augen geschaut und das war's. Mehr ist nicht passiert? Nein. Die haben angeblich noch nicht miteinander geschlafen? Hat er mir über eine Woche lang erzählt, dass jedes Mal, wenn er kam, sagt er, wir haben noch nicht miteinander geschlafen. Da sage ich, das ist mir egal, das will ich gar nicht wissen. Ja, aber sie ist da. Sie ist da. Und sie ist bis heute da. Sie ist auch wieder älter als er. Ja. Wie ist der Stand? Ja, bitte? Entschuldigung. Nee, sag du. Und am 6. Juni bin ich dann ausgetickt. Ich saß abends daheim. Ich trinke normalerweise so gut wie nichts. Ab und zu mal, wenn man weggeht, ein Bier, aber ansonsten habe ich mit Alkohol nichts zu tun. Und am 6. Juni bin ich ausgetickt. Ich musste Leute um mich haben, ich musste einfach raus. Und da, wo wir normal hingehen, das sind 2 Lokale hier in Illertissen, aber in beiden war niemand drin, den ich gekannt hätte oder sonst was, bin ich wieder gegangen. Dieser Micha, der mir die freudige Botschaft überbracht hat, wohnt im Nebenhaus, da ist unten ein türkisches Lokal drin. Ja. Ein sehr netter Wirt, ich verkehre da zwar nicht, aber er gleich, hallo Frau Nachbarin, kommst du rein, trinkst du ein Raki? Ja, und das gleich im Wasserglas. Mhm. Und dann nochmal einer. Dann bin ich hoch zum Micha. Da gab es dann Bier und Wodka. Mhm. Und das ist was, also mit Schnaps kann ich gar nicht. Wohin führte das Ganze? Wohin das Ganze führte? Ich bin heim, habe die Wohnungstür aufgeschlossen, bin ins Zimmer rein. Da hing so ein großes Messer, was mein Mann mal zur Hochzeit geschenkt hat, mit so einer feststehenden Klinge, so ein japanisches, was weiß ich. Das habe ich von der Wand gerissen, bin in sein Zimmer gestürzt, habe mich auf ihn gestürzt und habe auf ihn eingestürzt. Oh. Ja. Marika. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich weiß es nicht. Wie verletzt ist er? Also ich habe anscheinend die Daumensehne durchgeschnitten, am linken Daumen. Und am Oberschenkel hat er Schnitte und musste auch genäht werden. Okay, es ist glimpflich abgegangen. Ja, dann bin ich mit meinen blutverschmierten Händen wieder ins Nachbarhaus, habe den Micha geholt zur Hilfe. Ich muss ausgesehen haben wie frisch aus dem Schlachthaus. Der hat dann Sunny angerufen, da kommt natürlich dann gleich die Polizei mit. Naja, natürlich. Ich habe die Nacht dann. Du warst besoffen, das kann man sagen. Ich war voll. Ach so, und die Nacht in der Zelle verbracht. Ja. Ausnüchterungszelle, fast. Ja, mit Blut abnehmen, mit allem, was dazugehört. Also ich bin schon mal beruhigt, dass nichts Schlimmes passiert ist. Das sind kleine Wunden. Du hättest ihn ja auch im Hals treffen können oder in die Brust oder irgendetwas. Ja. Haben die denn mittlerweile Sex gehabt eigentlich miteinander? Wollte ich gerade Ich weiß es, ich möchte es nicht wissen. Du möchtest es nicht wissen? Okay. Nein, das möchte ich nicht. nicht. Ist denn da, ja, wie ist denn jetzt ganz aktuell der Stand der Dinge zwischen dir und deinem Mann, die Stimmung? Aktuell ist der Stand so, also wie gesagt, wir haben eine große Wohnung, das ist Altbau. Und in den Altbauten war das ja früher oft so, dass ein Zimmer außerhalb der Wohnung liegt. Mhm. Und dieses Zimmer bewohnt er jetzt. Mhm. Sprecht ihr miteinander? Ja, wir sprechen miteinander. Wenn ich was brauche oder so, dann tut er das auch. Aber ansonsten gibt's gar nichts. Also keine, sagen wir, keine privaten Gespräche. Ja, und du weißt auch nicht, wie der Kontakt im Moment aussieht zwischen ihm und dieser Frau. Er war jetzt am die Nacht von Samstag auf Sonntag, war er bei ihr, weil da gibt's so ein kleines Fenster, was zu, bei uns zum Gang rein scheint. Also wenn da drüben Licht brennt. Mhm. Er ist auch jetzt vor einer Viertelstunde wiedergekommen und das ist das, was ich nicht verstehe. Denn wenn er so verliebt ist und sie auch, dann möchte man eigentlich beieinander sein. Ich weiß, dass sie eine große Wohnung hat, hat er mal erklärt, eine Vierzimmerwohnung, wo sie allein lebt. Dann habe ich gesagt, bitte, dann pack doch deine Sachen und mach einen endgültigen Schnitt. Na? Was ja, und ich weiß noch nicht und überhaupt und weil und nämlich. Aber für mich ist es eine Tortur, hier in der Wohnung zu sitzen. Furchtbar. Und ich schlaf kaum noch. Und er ist weg. Und du malst dir alles aus, was da gerade passiert, während er weg ist. Ja. Hast du dich bei ihm entschuldigt nach deiner Messerattacke? Ja, ich habe dann mein Sohn ist gekommen, hat mich mitgenommen, weil in der Wohnung war ja noch die Spurensicherung. Mhm. Der ist dann rein, hat mir ein paar Klamotten gepackt und hat mich übers Wochenende erstmal mit zu sich genommen. Mhm. Und meine Tochter wollte auch nicht, dass ich wieder hergehe, aber ich habe noch eine Katze da. Ich weiß nicht, wer sich um die kümmert. Auf jeden Fall, ich musste wieder her, ich musste das irgendwie klarstellen. Ich habe auch gesagt, tut mir leid. Wie hat er darauf reagiert? Ist passiert. Ist passiert. Das Einzige, ganz ruhig, ist passiert. Gibt es da irgendwie polizeilich noch ein Nachspiel? Ja, natürlich. Also der Vorwurf lautet jetzt auf versuchte Tötung. Ich war beim Anwalt, der will das runterkriegen durch den Alkohol und so. Auf. Tut es dir von Herzen leid? Das weiß ich nicht. Das ist. Oh. Ich weiß es nicht. Das sollte dir aber wirklich von Herzen leid. Ich weiß. Aber ich weiß. Ich hätte mir jetzt so gewünscht, dass du aus der Pistole geschossen hast. Ja, es tut mir von Herzen leid, ich war besoffen. Mensch, Marika, so löst man keine Probleme. So kriegst du keinen Menschen zurück, indem du ihn auf ihn einstichst. Was reden wir? Natürlich nicht. Ich weiß. Es ist das Schlimmste, was man machen kann. Das weiß ich alles selber. Aber warum bereust du denn das dann nicht? Wut, Enttäuschung, Zorn. Ja, verstehe ich auch alles. Alles auf deiner Seite, verstehe ich völlig. Aber das ist das falscheste Mittel, was es gibt. Ist mir klar. Damit treibst du ihn von dir weg. Ich glaube, ich will ihn auch nicht mehr haben. Das ist... Nein. Was sagt er denn jetzt, wie es weitergehen soll? Das kann ja jetzt nicht auf Dauer so laufen. Nein, auf keinen Fall. Ich hab von mir aus gesagt, ich möchte gern wieder, ich komme eigentlich vom Bodensee aus Konstanz. Ja. Ich würde gern da wieder zurückgehen, habe auch schon Schritte unternommen, zwecks Wohnung bei der Wohnungsbaugesellschaft und so. Das geht aber nicht so schnell. Er hat auch gesagt, du kein Problem, bleib in der Wohnung, solange du willst. Er lässt sich für sich lässt alles offen. Er hat auch noch Sachen im Schrank hier im Schlafzimmer, ist nur ein Teil weg. Ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Was glaubst du denn, wenn du jetzt wirklich es ernst meinst und du sagst, ich ziehe jetzt weg, und er das auch ernst nimmt, wie reagiert er darauf? Ich glaube schon, dass er mich ernst nimmt. Und was würde er dich ziehen lassen? Im Moment auf jeden Fall ja. Ja. Bin ich überzeugt. Ach, Marika, eigentlich ist das auch wieder ein klassischer Fall bei euch, dass ihr an einem Tisch mit einem Fachmann sitzen müsst. Er macht den Mund nicht auf, er redet nicht mit mir offen. Würde er denn in einer Konstellation mit einer Eheberater... Sowas lehnt er ab, sowas habe ich schon mal versucht. Okay. Vor ein paar Jahren, da ging es allerdings um sexuelle Probleme, aber da sperrt er sich dagegen. Okay, dann kann man ihn nicht dahin zerren. Dann kannst du dir höchstens noch irgendwie eine Beratung holen, aber ihn kann man nicht mit Gewalt dahin bringen. Nein. Die Frage ist jetzt, wie du dich weiter verhältst. Ja, das ist meine Frage auch. Das ist die große Frage. Du hast Mist gebaut, den musst du jetzt erstmal auslöffeln. Hoffentlich, dass der Anwalt dich aufgrund des Alkohols da raushauen wird. Ja. Die Frage ist natürlich jetzt nur, wie du dich positionierst. Ja, das frage ich mich auch. Das ist die Frage. Was empfindest du denn für ihn? Du bist jetzt natürlich voller Wut. Kannst die Frage wahrscheinlich gar nicht richtig beantworten, oder? Auf der einen Seite bin ich voller Wut. Ich bin auf der anderen Seite auch voll Trauer. Wir hatten eine wunderschöne Zeit miteinander. Auch aber, in den letzten Monaten? Wie bitte? Auch so in den letzten Monaten? Auch. Auch. Auch, mhm. immer. Mhm. Dann ist es natürlich besonders traurig. Auch keiner von unseren Bekannten kann es verstehen. Ja. Was mich allerdings ärgert, er erzählt es jetzt jedem, dass ich ihn angegriffen habe. Mhm. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, er ist stolz darauf. Ja, vielleicht will er dich auch klein machen damit. Das schafft er hoffentlich nicht. Kann ja auch die Wirkung haben. Ich brauche einen Doktor jetzt. wirklich, ich pack das nicht mehr allein. Ja, das wollte ich gerade auch vorschlagen. Wir werden jetzt nicht die Entscheidung treffen können, zieh heute aus, zieh morgen aus. Das ja, klar. Kann man nicht. Ich finde auch, dass du eine gute, ernste Beratung an deiner Seite brauchst, in Form eines Therapeuten. Ja. Und dass du mit dem Therapeuten dann die weiteren Schritte berätst auch, wie es vorgehen soll. Abgesehen jetzt mal von der therapeutischen Begleitung, das ist jetzt immer gerade, es ist nicht mal ein Monat her. Ich würde es mir noch ein paar Wochen ansehen, so von meiner Intuition her. Dann muss er auch ein Signal geben, was er will. Dann muss er etwas sagen. Wenn er dann nichts sagt, dann wäre der Schritt von deiner Seite aus, finde ich, schon überzeugend, wenn du sagst, ich kann es nicht mehr, ich gehe. Mhm. Und dann sieht man, wie wichtig du ihm bist. Wenn er dann sagt, dann geh doch, ja, dann geh. Ich habe, meine Gefühle ändern sich jeden Tag. Tag sage ich, okay, vergessen, Ende, ich möchte auch nicht mehr, ich sage auch, in ausgelatschten Schuhen möchte ich nicht nochmal laufen. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite, natürlich. Sagt man so. Zwölf Jahre, wenn es eine gute Zeit war. Und wenn bis vor kurzem eine gute Zeit, hat das natürlich auch ein Gewicht. Und man kann ja überhaupt nicht einschätzen, da er nicht spricht, was das mit dieser Frau ist. Ist das ja gar nichts Ernstes. Eben. Ist es vielleicht irgendeine Liebelei, eine Spielerei? Man weiß es nicht. Man weiß gar nichts. Ja. Das ist das Problem. Marika, jetzt ruft meine Psychologin dich an, wegen der Beratung bezüglich des Therapeuten. Und ich hoffe, dass du, sagen wir mal, in 4 bis 6 Wochen Klarheit hast, was du willst. Ja. Darauf kommt es an, was du willst. Ja. Natürlich hängt es davon auch ab, wie er sich dir gegenüber verhält. Das ist völlig klar. Ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal zurücknehme, ob ich mir das nochmal antue. Ja, das ist jetzt... Weil eigentlich habe ich schon innerlich Abstand genommen. Ich glaube ja auch, wenn jetzt noch ein paar Wochen vergehen, wird das noch klarer. Du bist jetzt da so hin und her gerissen mit der Wut und all den ganzen Sachen, aber ich glaube, wenn noch eine Woche, dann wird man klarer, auch wenn man sehr verletzt ist und sehr durcheinander ist. Ja, was mich halt verrückt macht, ist dieses Nebeneinander, diese Nähe. Gruselig ist das, gruselig. Auch die Vorstellung, du kannst da hingucken, ist er da, ist er nicht da, wo ist er jetzt, was macht er? Nein, das geht nicht auf Dauer, da wirst du ein Nervenbündel. Er muss ja morgens auch auf Toilette und ins Bad und so. Es ist ein unhaltbarer Zustand. Finde ich auch, das geht nicht lange. Ja. So, Marika, du legst auf und die Sabine ruft dich gleich an, alles weitere im Hintergrund. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, Marika. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Und wir sind verbunden mit Mike. Mike ist 16. Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Domian. Hallo, Mike. Hallo. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um meine Oma. Die ist vor 2 Tagen in ihrer Wohnung umgekippt. Ja. Und und jetzt im Krankenhaus haben die festgestellt, dass das ein bösartiger Tumor ist. Wo ist der Tumor? Der ist in der Wirbelsäule, also hinten, komplette Wirbelsäule betroffen. Wir haben eine sehr schlechte Leitung. Ich hoffe, dass man das draußen nicht hört. Ich höre mich als Echo immer. Ich weiß nicht, ob... Nee, ich glaube, das liegt nicht an 1, 2... Jetzt ist es ein bisschen besser, ja? In der Tat. Ja, jetzt wegen dem Lautsprecher. Ja, bitte, dann machen wir es so. Ich habe den aufgemacht gerade, weil ich den gerade mitgehört habe, die Sendung. Sehr gut. Ja. Also ein Tumor in der Wirbelsäule. Ja, genau. Mhm. Die haben dann operiert, also wollten versuchen, dann den Tumor rauszuholen. Mhm. Und dann haben die einen Fehler gemacht, weil die haben nicht gewusst, dass die herzkrank ist. Mhm. Wie, das haben die nicht gewusst vorher? Nee, die haben das nicht nachgefragt, ob die herzkrank ist. Und was ist jetzt passiert? Ja, jetzt ist so passiert, dass das Herz noch schwächer geworden ist. So schwach, dass sie jetzt im Sterben liegt. Mhm. Ja. Sie liegt jetzt wahrscheinlich auf einer Intensivstation? Nee, auf einer Station, wo extra Leute hinkommen, die im Sterben liegen. Es gibt ja so Aufteilstationen dafür. Wie alt ist deine Oma, Mike? Die ist jetzt 67. Ja, ist doch noch keine alte Frau. Nee, nicht so, aber eine ganz liebe und nette Frau ist das. Wie ist denn dein Verhältnis zu ihr? Sehr gut, also immer die letzten Monate jetzt habe ich in der Schule, also vor der Schule bin ich immer hingefahren und habe ihr Strümpfe angezogen und Essens an Bett gebracht. Hm. Ach, Frühstück. Da musste sie auch schon im Bett liegen? Nee, sie früh ist es noch nicht so gut wegen ihrem Schwindel. Ja, sonst würde sie umkippen. Also sie muss erst warten, bis die Blutdrucktablette gewirkt hat. Ach so, verstehe. Und das die ganzen Tabletten, sie muss ja 15 oder 16 Stück am Morgen nehmen. Mhm. Aber ja, ich bin wirklich sehr empört, dass man im Krankenhaus das nicht erfragt hat, dass sie eine schwere Herzerkrankung hat. Ja, also ich habe die im Krankenhaus auch verklagt dafür. Ja. Wie verklagt? Du hast so schnell jetzt schon? Ja. Hast du Anzeige erstattet oder was? Ich habe die Anzeige erstattet, richtig. Du sprichst so in der Ich-Form. Gibt es denn keine Mutter und Vater, die dich unterstützen? Also meine Mutter kümmert sich nicht richtig. Und das ist aber die Mutter, das ist ihre Mutter, die Mutter deiner Mutter? Nein, nein, das ist von meinem Vater. Ach so. Und mein Vater wohnt in Geldern. Das heißt weit weg von euch? Ja, richtig. Und der hat auch COPD. Mhm. Also der hat auch nicht mehr ganz, also der hat vielleicht ein paar Jahre, weil der nur noch 17% Lungenvolumen hat. Dann bleibt alles bei dir hängen. Richtig. Bist du das einzige Enkelkind? Ich bin Einzelkind, genau. Ich finde das ganz erstaunlich, Mike, dass du da vor der Schule da immer hingefahren bist zu deiner Oma und hast ihr geholfen, anziehen und so. Wie hast du denn das geschafft? Du musstest doch dann pünktlich in der Schule sein. Ja, also die Schule fing um 8 Uhr an. Ich bin immer von zu Hause jetzt um 5 Uhr morgens losgefahren. Wow. Wow. Das heißt, du bist um 4 aufgestanden oder so? Nee, um 3. Um 3? Ja, weil das frühe Zeit ist und ich wach werden muss. Mhm. Das heißt, du warst immer müde in den letzten Wochen. Ja, ich bin in den letzten Wochen und bin nicht immer übermüdet in der Schule. Also die Lehrer haben mich auch mal freigestellt oder haben mir mal eine Stunde früher mich gehen lassen, dass ich zu Hause ein bisschen schlafen kann. Aber sag mal, das hat deine Mutter doch auch dann mitbekommen, dass du jeden Tag in der Nacht aufgestanden bist, um zu deiner Oma zu fahren. Hat die nicht mal gesagt, komm Junge, lass mal sein, ich fahre zu der Oma? Nee, der interessiert das so richtig nicht, weil mein Vater war Alkoholiker bis vor 3 Jahren und die fand schon die ganze Familie nicht so gut und meine Oma hat wirklich alles getan. Mhm. Also meine Mutter ist auch eine, die ist auch hoch verschuldet und ich habe ihr auch Geld geliehen, meine Mutter und warte jetzt immer noch drauf. Du hast ihr Geld geliehen. Woher hast du Geld? Ja, ich habe ja eine Wohnung und lebe noch vom Amt. Ach, du hast eine eigene Wohnung? Du wohnst gar nicht bei deiner Mutter mehr? Nee, weil ich das zu Hause nicht mehr aufgehalten habe. So. Also die hat jeden Tag geschrien, man durfte nichts Falsches sagen, dann wurde man angeschrien. Und diese Wohnung wird vom Amt irgendwie finanziert? Genau, also ich beziehe Arbeitslosengeld 2. Verstehe. Mensch, das heißt, du hast deinen eigenen kleinen Haushalt mit deinen 16 Jahren, den du schmeißen musst, deine eigene Wohnung. Mhm. Du musst noch einkaufen, ein bisschen putzen und all so ein Kram. Einkaufen, gehe ich, Wohnung putzen. Genau. Arzttermine, Schule. Und dann die Oma noch betreut. Also ich ziehe wirklich meinen Hut vor dir. Wirklich, das finde ich eine ganz tolle Leistung, mit 16 sowas zu schaffen. Manch ein 16-Jähriger sitzt da aber im Quark und lässt sich von der Mama verwöhnen zu Hause. Toll, finde ich. Ja, das. Ja, ich kenne sowas. Also viele sagen ja auch, wie kann man bei der Oma den ganzen Tag rumhängen? Das ist ja doof, komm doch lieber ein Bier trinken. Ich könnte mir auch vorstellen, da die Familienverhältnisse so komisch oder doch eher angespannt bei dir sind, dass du das auch genossen hast, dass du bei deiner Oma bist und dass deine Oma dich gut behandelt hat. Ja, ja, richtig. Also bei meiner Oma meine Oma war praktisch meine Mutter. Mhm, Also das hätte ich mir am liebsten gewünscht, dass ich so eine Mutter hätte. Sag mal nochmal, auf das Krankenhaus zurückzukommen. Kann das vielleicht sein, dass sie selbst so geschockt war, auch durch all das, was passiert ist, dass sie vergessen hat, das zu sagen im Krankenhaus, dass sie herzkrank ist? Nee, sie hat einen Pass dafür, dass sie herzkrank ist. Ach, sie hat einen Pass sogar? Ja. Und kann man das nachweisen, dass dieser Pass da im Krankenhaus vorlag? Ja, den kann man nachweisen. Also den haben sie im Ordner gehabt und ich habe direkt, also die ist ja in der Wohnung umgekippt und die konnte selbst nichts sagen, weil die dann, wo die in Ohnmacht war, wurde die operiert, also wurde erstmal in Narkose gesetzt dann und dann... Ist die eigentlich in der Wohnung umgekippt, als du dabei warst? Ja, ja, ich bin morgens hingekommen, die wollte wohl auf Toilette gehen und ja, dann lag die da. Und dann war sie bewusstlos und ist dann auch gar nicht aus der Bewusstlosigkeit mehr aufgewacht bis zur Operation. Richtig. Bist du dann mit ins Krankenhaus gefahren? Ja, ja, ich habe sofort Krankenwagen gerufen. Ja, und hast du das denn auch einem Arzt gesagt, dass sie herzkrank ist? Ja, ich habe denen das gesagt im Krankenhaus, dass Vorsicht, wenn ihr operiert, dass sie herzkrank ist. Und da haben die nicht weiter nachgefragt? Nee, nee, die haben einfach drauf los operiert und ja. Und davon ist jetzt die Folge, dass deine Oma quasi im Sterben liegt. Ja, ja, weil man das nicht berücksichtigt hat. Richtig, genau. Ich war froh, dass ich nicht verschlafen habe und so früh da war, und weil die war erst 10 Minuten in Ohnmacht. Ja. Wie macht man das mit 16, der so viel Sachen zu erledigen hat? Wie hast du das denn mit der Anzeige dann so schnell geregelt? Ja, nicht nachgedacht. Einen Tag, wo ich danach war, das ja erfahren, dass die einen Fehler gemacht haben. Und bin dann direkt zur Polizei gegangen und habe direkt Anzeige erstattet gegen das Krankenhaus. Und die haben das auch gleich ernst genommen und das auch so aufgenommen? Die haben das sehr ernst genommen. Der Arzt wurde erstmal suspendiert vom Krankenhaus. Und es wurde ein anderer Arzt eingestellt. Ja, und der leider gesagt hat, man kann nichts mehr machen. So, jetzt liegt deine Oma im Sterben. Ja, richtig. Das ist definitiv so. Gibt es keine Hoffnung mehr? Nee, das ist nicht, leider. Weil das Herz von der OP sehr betroffen geworden ist. Und, Ist denn deine Oma nochmal aufgewacht? Ja, ja, sie wacht auf, aber man kann nicht so viel mit ihr reden. Meinst du, sie erkennt dich? Ja, ja, erkennen tut sie mich. Ja. Wie ist denn das jetzt für dich? Du hast so eine enge Beziehung zu deiner Oma, du hast so viel für sie getan und sie für dich ja auch, und nun stehst du an ihrem Sterbebett. Ja, das ist traurig, also ich versuche natürlich, meine Oma, wenn sie wach ist, dann zeige ich ihr nicht, dass ich wach bin. Ich zeige ihr meine Schwäche nicht. Ich drücke das nicht aus, sondern du weinst, erst wenn ich weg bin, dann weine ich erst. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr gut, Mike. Das machst du vom Gefühl her schon sehr richtig, damit du sie nicht mit deinen Tränen noch belastest. Ja. Sehr richtig. Finde ich auch ganz, ganz toll, wie du das machst. Ja. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du bist jetzt zu Hause, ne? Ja, ich bin jetzt zu Hause. Dass man da Angst hat, jede Sekunde klingelt das Telefon und es kommt eine schlimme Nachricht. Ja, richtig. Also es kann jede Sekunde passieren, dass sie nicht mehr lebt. Und ich habe mich jetzt auch von der Schule freistellen lassen seit gestern. Und ich sag, tut mir leid, ich kann erstmal nicht im Unterricht, und die haben Verständnis in der Schule. Wann gehst du jetzt wieder hin? Ins Krankenhaus, meine ich? Ich fahre wieder um 5 Uhr los. Ja, also in 3,5 Stunden. Hast du überhaupt noch ein bisschen Ruhe oder so? Die Ruhe in dir, dass du noch jetzt ein paar Stunden schlafen kannst? Ja, also ich habe mal im Kampfsport gearbeitet, also mitgemacht. Mhm. Und habe da eine Übung gehabt, wo der Körper sich einfach beruhigen kann. Mhm. Und ich anfängt zu also nicht nervös zu werden. Mhm. Ja. Hast du denn irgendjemanden, der dir so ein bisschen beisteht? Mein Opa ist auch schon seit 10 Jahren tot. Also von meiner Oma, der Mann, der ist auch schon lange 10 Jahre tot. Ja. Und sonst gibt es keinen Verwandten, keinen guten Freund, gar nichts? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Freunde in deinem Alter dafür gar keinen Sinn haben für deine Lebenssituation. Naja, also meine Freundin hat mich deswegen verlassen. Achso, es gab eine Freundin, die hat dich verlassen, weil du dich so um die Oma kümmerst? Ja, ja, sie hat gesagt, warum bist du nicht bei mir und so. Mhm. Ja, das war so eine, sag ich mal, Schickimicki. Mhm. Die wollte immer nur Glanz und Glamour haben. Mhm. Spaß. Ja, und sag ich, erstens kann ich das nicht so viel bezahlen, denn Make-up und so, das kann man nicht bezahlen, weil die immer das Teuerste vom Teuersten will. Mhm. Und wo ich hier das Herz gemacht habe aus Holz selber, ja, hat die das weggeschmissen. Mhm. Ja, und gesagt, ich verlasse dich jetzt. Du hast ja, das sollte ein Geschenk sein, du hast ja ein Herz geschnitzt aus Holz. Genau. Ja, habe ich. Maike, aber dich habe ich jetzt in mein Herz geschlossen, das muss ich aber sagen. Ich finde dich einen ganz tollen Jungen, ganz tollen Typ, ganz toll. Mhm. Tut mir total leid, dass du jetzt in so einer Lage bist. Total. Ja. Und ich wünsche dich so sehr, dass deine Oma nicht leiden muss. Naja, das ist... Das ist das Einzige, das Einzige. So, wenn jetzt schon so Kummer ist und ja, jetzt, weil meine Mutter und kein anderer da ist, der das Grab bezahlen kann, also habe ich gesagt, meine Oma wollte eigentlich neben den Opa liegen, habe ich gesagt, weil das ein Zwei-Grab ist, habe ich gesagt, ja, zum Notar habe ich gesagt, verbrennen Sie die bitte, dann tue ich die Urne daneben. Mhm. Ja, und ich tue das Grab jetzt weiter bezahlen. Mhm. Und, pass mal auf, Mike. Wir werden dich jetzt nochmal zurückrufen, weil vielleicht haben wir doch noch eine Idee, dass dir jemand so ein bisschen beistehen kann in der nächsten Zeit. Das ist ja fast gar nicht zu stemmen für einen 16-jährigen Kerl wie dich. Mhm. Meine Psychologin, die Sabine, ruft dich gleich nochmal an. Mhm. Ja, okay. Und ich denke an deine Oma, ich denke an dich. Ja. Und wünsche dir ganz viel Kraft für die schwere Zeit jetzt. Dankeschön, Domian. Du legst auf, wir melden uns gleich. Ja, ich hätte noch eine Frage, Domian. Mhm. Weil ein Freund hat mich von dir empfohlen. Mhm. Und ob du so eine Karte von dir hast. Klar, mache ich. Sag's dir gleich meiner Psychologin die Anschrift, das mache ich gerne. Ja, okay. Alles klar. Dann melden wir uns gleich. Tschüss, Mike. Ja, tschüss. Aber das ist ja unfassbar. Mit 16 Jahren so etwas so zu stemmen, ist ja unfassbar. Was für ein toller Junge. So, wir haben 1.43 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema für morgen sagen. Morgen heißt das Thema Familie. Ich möchte gerne mit euch über eure Erfahrungen in und mit eurer Familie reden. Habt ihr Krieg mit der Familie oder mit einzelnen Familienmitgliedern? Habt ihr sehr gute Erfahrungen gemacht? Sehr glückliche Erfahrungen gemacht? Vielleicht hat der eine oder andere von euch auch eine ganz andere Vorstellung von Familie als so die klassische Familie, wie man sie kennt. Und vielleicht lebt ihr in einem anderen Lebensverbund und nennt das auch Familie. Würde mich sehr interessieren. Und vielleicht sagt der eine oder andere von euch auch, ich habe keine Familie und das interessiert mich nicht, das ist sogar sehr gut so. Was glaubt ihr überhaupt, was Familie bedeutet heutzutage? Ist das sehr wichtig oder ist das irgendwie doch irgendwie überkommen und das braucht man nicht mehr? Vielleicht sind Freunde viel wichtiger heute und ja, freundschaftliche Verbindungen. Also das Thema Familie morgen, wenn ihr euch gerne anmelden wollt, dann macht das per Mail domian@wdr.de oder mailt uns domian@wdr.de oder ruft morgen vor der Sendung und während der Sendung an. Vielleicht hat ein Familienmitglied euch auch schon etwas sehr, sehr Schlimmes angetan und das fällt euch ein zum Thema Familie. Also wir können morgen drüber reden. Thema Familie morgen bei uns. Jetzt geht's weiter mit dem Mehmet. Mehmet ist 50. Guten Morgen, Mehmet. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Morgen. Um was geht's? Ja, es geht um Istanbul. Ah, um Istanbul. Warst du da? Genau. Ich war rein zufällig da. Mhm. Genau im Zeitpunkt, also am 31. Mai. Mhm. Ich war circa gegen 16 Uhr, war ich ungefähr 500 bis 600 Meter vom Taxiplatz entfernt. Mhm. Bin da rein zufällig reingekommen und habe da einige Momente aufgenommen, die, also wo ich auch nicht immer dran glauben wollte, die mich ja auch dann schon belastet haben und ja, wo ich dann gesagt habe, das kann nicht sein, das kann nicht Istanbul sein. Ja. Was waren das für Momente? Ich will jetzt nicht den Rahmen sprengen, ganz kurz. Ich habe die 4-Tage-Reise geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag und einfach Istanbul nochmal erleben, weil es eine wunderschöne Stadt ist. So. Und ich kam dann zum Taxiplatz, also nicht jetzt, der Taxiplatz war ein bisschen gesperrt, weil ich habe da ringsherum die Hundertschaften gesehen, ja, Polizeieinsatzfahrzeuge, und da habe ich mir gedacht, so wie wir aus Deutschland kennen, ja, hier bist du ja sicher, Polizei, ja, dein Freund, dein Helfer. Ja. Ja, und dann ging ich noch ein bisschen weiter, und so eine Straßenkreuzung, dann sah ich schon Menschenmassen, und eine packte ich am Abend so, komm rein hier, es geht jetzt los. Mhm. Ich wusste nicht, was los war. Ja. Also ich war gar nicht im Bild. Ja, und dann waren wir ca. 10 bis 20 Leute in einem Ladenlokal drin, wo wir rausschauen konnten. Und dann sah ich von oben Demonstranten runterlaufen. Mhm. Das war eine Straßenkreuzung hinter dem Taxiplatz, also parallel zu Istiklal-Chattisi. Und auf der anderen Seite standen auch so ca. 50 bis 60 Personen. Die hatten alle so blaue Käppis aufgehabt, aber in Zivil. Ja, also so. Polizisten. Ja, ja, Zivilpolizisten. Mhm. Und dann von oben, also von der anderen Seite kam, gegenüberliegenden Seite kamen die Demonstranten hinterher, die Polizisten in Uniform, ja, mit voller Montur. Ja, ja, und dann liefen die Demonstranten in die Arme der Zivilpolizisten. Dann haben sie einen genommen, haben sie einen festgehalten. Mhm. Und ich habe es gesehen, wie sie auf den Boden geworfen haben, mhm, und wie sie den auf den eingetreten haben. Und mhm, klar, dann ging die Geschrei los, im Landlocker, wo ich drin war. Ich habe gesagt, es ist ein Abtraum, was geht hier ab? Mhm. Und dann kamen die Polizisten auch und haben sie erstmal in der Mitte von der Straßenkreuzung nach links und nach rechts rumgeschrien und immer auf die Menschen hingelaufen, die da standen, die Jugendliche standen, immer, ja, auf die Menschen zugelaufen. Ja. Ich habe das Ganze, finde ich, auch aufgenommen, festgehalten. Also das war jetzt eine Szene von für dich von ausgenommener Brutalität. Genau. Ja. Also so kennst du die Stadt Istanbul, so kennst du das Land Türkei nicht, was du da gesehen hast? Nein, ich habe es noch nie erlebt. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also auch in Istanbul nicht, gerade nicht am Taxiplatz. Nicht am Taxiplatz, das geht nicht. Also bist du, du sprichst ja gut Deutsch, du lebst wahrscheinlich schon lange in Deutschland. Kommst du aus Istanbul direkt? Oder die Familie? Nein, ich komme mehr aus Südosten, also an der syrischen Grenze, mhm, da wo jetzt auch die Bombe hochging, das ist meine Geburtsstadt gewesen. Ah ja. Mhm. Und da komme ich ja her. Istanbul ist einfach so eine Schaltstelle, also das Zentrale für uns gewesen. Wenn wir immer angeflogen sind, also Türkei, immer über Istanbul. Aber Istanbul ist für mich einfach eine Stadt mit wunderschönen Facetten. Ja, eine Metropole, eine genau, so ist es. Ja, das ist wirklich riesen Metropole. Das Kuriose. Hast du vielleicht noch ein Beispiel an was dich da sehr, sehr empört oder schockiert hat? Am 1. Juni muss ich ja zurückfliegen, da war ich auf der anderen Seite und da habe ich ja gesehen, festgestellt, also was ich gesehen habe, dass der Erdogan hingegangen ist und alle Schiffe also eingeordnet hat, dass die keine Menschen mehr rüber befördern sollen zum Taxiplatz. Und ich habe da über 10 oder 12 Schiffe gesehen, die Menschen beladen haben. Und da war eine Stimmung, also ich schätze mal 50 bis 60.000 Leute, die immer wieder rübergekarrt wurden mit dem Schiff, damit auch mit demonstrieren können. Ja. Und also die Stadt brodelt, das kann man sagen. Ja. Und das Kuriose dabei war, Entschuldigung, ganz kurz, du bist ungefähr 2 Kilometer entfernt vom Taxiplatz und da war das eben ganz anders. Mhm. Na? Und du siehst, in der Taxiplatz fliegt der Hubschrauber herum. Mhm. Wenn du jetzt 2 Kilometer weg warst, dann hast du also nichts gemerkt, nichts gespürt. Mhm. Und ich habe das nicht verstanden. Mhm. Nun habe ich ja vorhin gesagt, mich hat ausgesprochen beeindruckt, dieser junge Mann, der angefangen hat zu schweigen. Wie siehst du das? Wie siehst du diese Art des Protestes? Also ich sage mal ganz einfach, das ist ein sehr guter Anfang. Ich finde das toll, ich finde das klasse. Man muss ja Gewalt nicht mit Gewalt bekämpfen. Mhm. Ja, doch, und man darf das nicht. Und die Machthaber können eben gegen Tausende von schweigenden Menschen nicht vorgehen. Wenn sie das machen würden, dann wäre alles aus für sie. Also ich hoffe es. Ne? Ich meine, ich verfolge über soziale Medien alles, was jetzt abgeht, auch eigentlich stündlich oder fast viertelstündlich. Ich gucke mir alles an. Ich habe noch Kontakte da nach unten. Und ich fände das klasse, wenn die da wirklich alle mitziehen, dass ja wirklich die Erdogan-Gegner ruhig bleiben. Mhm. So. Wie überhaupt schätzt du Erdogan ein? Was ist das für ein Typ? Der Erdogan ist für mich ein Diktator, ja. Und alles, was er jetzt von sich auch so gibt, so was er jetzt alles macht und was er von sich sagt, wie zum Beispiel ein Satz, was mir nicht aus dem Kopf rausgeht. Er sagt ja, ich mache das. Er sagt ja nicht wir. Die Regierung sagt, ich will das so machen. Ich werde den Gänsepark umbauen. Das mache ich. Mhm. So, und dann der Spruch. Ihr habt mich gewählt, die 50% haben mich gewählt. Und der Mann hat das nicht verstanden, dass er der Präsident von allen 100%, also 100% der Einwohnern, also Bürgern der Türkei, der Präsident. Genau, das ist nur eine geliehene Macht ist. So ist das in der Demokratie nun mal. Ja, natürlich, ja? Natürlich. Er versucht jetzt überall die Spuren zu verdichten, also die Spuren von Atatürk und so weiter, der Gründer der Türkei. Mhm. Ich kann nicht sagen von mir, dass ich unbedingt der Atatürk-Freund bin oder... für ihn oder Gegner bin ich auch nicht. Aber ich fand das klasse, dass er was damals geschaffen hat. Er hat die Wege ein bisschen mal frei gemacht, dass die Türkei sich entwickeln kann. Ja. Aber er will alles zerstören. Ja. Und er will, dass die Türkei sich zu einem wesentlich konservativen Staat hin entwickelt, zu einem religiösen Staat. So las ich heute zum Beispiel, was ich völlig wahnsinnig finde, das lassen die Türken sich niemals gefallen, dass man sich in der Öffentlichkeit demnächst nicht mehr küssen darf. Richtig. So unfassbar. Das lassen die jungen Leute in Istanbul sich nicht gefallen. Nein, überhaupt nicht. Ich finde das klar. Das ist die, was ich festgestellt habe, das ist die neue Generation. Der Erdogan wurde vielleicht vor 10 Jahren mal gewählt, aber damals waren die, also Generation, die jetzt das Ganze ein bisschen mal zum Laufen gebracht hat, die waren damals vielleicht mal 10 oder 9 Jahre alt. Mhm. So, die haben jetzt die Zeichen der Zeit erkannt. Mhm. Und ich wünsche es mir, lieber Gott, sage ich ganz einfach weiter, nicht aufgeben, aber bitte nicht mit Gewalt. Ja. Gewalt, also das möchte ich auf keinen Fall. Und dann wünschen wir den stillen Protestlern viel Erfolg und dass sie auf diesem Wege weitermachen sollen und ihre Interessen vertreten. Okay, wünsche ich auch. Auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr nett von dir und alles Gute. Danke auch so. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Ciao. Jo, tschüss. Und hier geht es weiter mit der Karin. Und Karin ist 44. 44. Guten Morgen, Karin. Guten Morgen, Domian. Hallo. Über was reden wir beide? Wir beiden reden über eine schwierige Beziehung, die ich im Moment führe, beziehungsweise eine Beziehung, die mittlerweile beendet ist, die für mich aber schon sehr schwierig ist, weil ich sie mit meinem Chef geführt habe. Oh, das ist natürlich immer kompliziert. Die Konstellation ist ganz schrecklich. Ja, die ist ganz schrecklich. Die ist ganz schrecklich. Die Beziehung ist jetzt im Moment beendet, sagst du? Ja, die Beziehung hat er vor 8 Wochen beendet. Ah. Und wie lange lief die Beziehung? Insgesamt waren wir 2,5 Jahre zusammen. Also richtig zusammen, würdest du sagen? Ja, ja. Richtig zusammen. Kennen uns natürlich schon nochmal gute 5 Jahre davor, weil wir zusammen auch gearbeitet haben. Und während dieser 2,5 Jahre, wo ihr zusammen wart, hast du auch ganz nah mit ihm zusammengearbeitet? Ganz nah weiterhin zusammengearbeitet, weiterhin auch in einer Praxis. Und ich verstehe, ein Arzt. Ja, mehr der Physiotherapeut. Mhm. Und Und es gab auch andere Mitarbeiterinnen dann noch oder Mitarbeiter? Ja, natürlich. Haben die das mitgekriegt? Die haben das mitbekommen. Wir haben es auch öffentlich dann auch sofort gemacht, als wir zusammengekommen sind, sodass da keine Missverständnisse aufgetreten sind. Habt ihr das öffentlich gemacht oder die? Nicht wir haben es. Ja, das finde ich auch gut. Das muss, also wo die Liebe hinfällt, es kann ja auch sein, dass zwischen Chef und Angestellten die Liebe entstehen kann. Und wenn man es dann offensiv macht, finde ich das auch völlig in Ordnung. Ja, weil es gab auch keinen Grund, das in irgendeiner Form zu verheimlichen. Er hatte keine Frau. Ja, er hatte vor mir auch eine langjährige Beziehung gehabt. Aber während der Zeit Während ihr zusammen wart, war er nicht noch mit einer anderen Frau verbunden? Nein. Ah. Nein. Ja, und in dieser Zeit haben wir ein Haus renoviert. Mhm. Und da kommt es natürlich schon mal ab und an zu kleinen Reibungspunkten, ganz ohne Frage. Mhm. Problem wurde es eigentlich jetzt so erst im März. Ich habe mir eigentlich immer gewünscht, dass er mich fragt, ob ich in dieses Haus mit einziehen würde. Ja. Das war so mein sehnlichster Wunsch gewesen. Ja. Ja. Ich wusste aber, dass er immer so der ganzen Sache sehr ablehnend entgegenkommt und auch nicht so wirklich will. Mhm. Nichtsdestotrotz passierte dann das irgendwann, dass er mir in diesem Haus ein Zimmer angeboten hat, das renoviert hat, das wirklich toll ausgebaut hat und mir dann also gesagt hat, ja, also wenn du magst, kannst du das haben. Aber warum nur ein Zimmer? Warum habt ihr nicht zusammen das Haus als Paar bewohnt? Also ich weiß das ja aus der Vergangenheit heraus, ich nenne es immer der Dämon der Vergangenheit, da auch einige schlechte Erfahrungen gemacht hat und ich wusste, dass es so schnell nicht gehen würde. Das war mir von Anfang an auch klar gewesen. Würde mich kränken. Wenn ich mit dem Typ richtig zusammen wäre, und das wäre eine gute Beziehung, der renoviert ein Haus und ich helfe noch, würde ich das erwarten, dass er sagt, komm, das machen wir jetzt zusammen, das ist unser Ding jetzt hier. Ja, so. Eigentlich muss ich sagen, war es dann auch so. Daher war dieses angebotene Zimmer in diesem Moment für mich eigentlich zu wenig. Da habe ich einfach mehr erwartet. Ja, genau, das verstehe ich. Dann kam, wie gesagt, dieses Angebot des Zimmers und ich habe es dann abgelehnt. Ich habe es dann schon ein bisschen barsch abgelehnt. Weißt du, wie das klingt? Wie so ein Almosen. Genau. So ein Krümelchen, das wirft er dir hin. Ein Zimmer darfst du haben, im ganzen Haus darfst du nicht mit mir wohnen. Ja, also ich sage einfach mal, ich war ja die ganze Zeit schon da gewesen, habe ja weiter meine Wohnung behalten. Mhm. Ich war eigentlich jeden Tag fast da gewesen und wir haben auch zusammen gelebt. Aber es kam halt immer so bei mir an, so nach dem Motto, ein bisschen. So, und dann hat mir eine Freundin von mir erzählt oder mir gesagt, als ich gesagt habe, Mensch, das ist mir so komisch und so, hat sie gesagt, du weißt du, ich denke mal, für ihn war es in diesem Moment wahrscheinlich schon ein riesiger Schritt gewesen. Mhm. Den er auf dich zugemacht hat und du hast ihn abgelehnt. Und ich kann es gar nicht glauben, aber offensichtlich ist an dieser meiner Haltung jetzt die Beziehung so ziemlich zerbrochen. Ach, weil du gesagt hast, du willst das Zimmer nicht? Ja. Deshalb also, hat er das so formuliert? Ja, er hat es so formuliert und nicht nur mir gegenüber, sondern auch den Leuten gegenüber, mit denen wir halt gemeinsam Kontakt hatten. Und also nach dem Motto, wie wenig dankbar du bist? Oder? Ja, es scheint so. Hm. Was ist das? Entschuldige, was ist das für ein Gockel? Ja, schon jemand, der viel Applaus braucht. Das klingt wirklich sehr merkwürdig. Ja. Deshalb mache ich doch nicht mit jemandem Schluss. Wenn ich den angeblich vorher geliebt habe, dann setzt man sich an den Tisch und redet miteinander. Ganz genau, so habe ich das eigentlich auch erwartet, so bin ich auch gestrickt und mir war von Anfang an klar gewesen, dass er unheimlich viele Macken hatte und aber das hat mich irgendwo da gar nicht so gestört, weil ich einfach vom Typ her so ein ziemlich harmonischer Typ bin und denke immer, ach, das kannst du auffangen, das ist nicht so tragisch. Arbeitest du denn im Moment mit ihm noch zusammen? Ja, das ist das Problematische dabei. Das ist problematisch. Das ist das Problem dabei. Siehst ihn jeden Tag, du redest, musst mit ihm jeden Tag über Arbeitsdinge reden. Ganz genau. Und alles andere ist ausgeklammert im Moment. Ja, alles andere ist ausgeklammert. Das ist die Hölle. Also das ist wirklich, das ist eine Herausforderung. Mhm. Das geht absolut an meine Kräfte, an meine Substanz. Mhm. Was jetzt noch dazu kommt, ist, dass ich mitbekommen habe, dass er bereits eine neue hat. Nach so kurzer Zeit? Also nachdem er... Wie lange ist das jetzt her, dass er sich... Acht Wochen. Und er hat bereits eine neue und jetzt ist es schon sehr schwierig. Ne, ich möchte nicht in deine Haut stecken. Nee, es ist sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen, weil er auf der einen Seite immer wieder den Kontakt beziehungsweise auch sogar meine Nähe sucht, indem er mich versucht... Es ist mir passiert, dass ich in der Arbeit zusammengebrochen bin. Es ist mir passiert, dass ich geweint habe. Mhm. Da sucht er mal ganz klar meine Nähe. Mhm. tröstet dich, ne, macht die Tränen weg und so weiter. Und auf der anderen Seite demonstriert er mir natürlich jetzt die neue Dame. Furchtbar, furchtbar. Über kurz oder lang wäre es wirklich zu überlegen, ob du dir nicht einen anderen Job suchst. Ich denke, das wird die Konsequenz. Das glaube ich allerdings auch. Das glaube ich auch. Liebe Karin, du hörst die Musik. Ich muss leider Schluss machen. Wir rufen dich aber noch mal an, dann ist es nicht so abrupt. Ja? Alles klar. Wir melden uns gleich nochmal. Okay. Tschüss, Karin. Dann, ciao. Ja, bis dann. Tschüss. In der Technik, ihr Lieben, heute Nacht Benjamin Fließ. Und ich sage euch nochmal schnell unser Thema morgen. Familie. Eure guten, schlechten, traurigen Erfahrungen mit Familie. Lebt ihr vielleicht in einem anderen Familienverbund als im üblichen und so weiter. Radio ist live, WDR Fernsehen, 1 Uhr, hoffe ich, pünktlich morgen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.